Es ist nicht leicht, zu Besuch zu sein. In ihrem Dorf lehnte man ein Geschenk genau dreimal ab, bevor man es annahm. Und wenn man es annahm, brachte man selbst beim nächsten Mal ein Geschenk mit, das von den anderen ebenso dreimal abgelehnt wurde, bevor sie es annahm, und so fort. Ein Blumenstock gegen Erdbeeren, eine Flasche selbst angesetzten Weins gegen ein Stück frisch geschlachtetes Schwein, Äpfel gegen Birnen. Bis auf den heutigen Tag bringt ihre Freundin, die einzige aus ihrem Dorf, die nach dem Krieg auch nach Berlin verschlagen wurde, ihr zu Silvester einen Topf mit Klee mit, in dem ein winziger Schornsteinfeger aus Draht steckt. Und sie hält einen ebensolchen Topf mit Klee und in die Erde gestecktem Schornsteinfeger für ihre Freundin bereit. Die Töpfe samt Fegern werden zur Mitternacht getauscht und am Neujahrsmorgen trägt ihre Freundin den geschenkten Topf im gleichen Beutel, mit dem sie ihren Topf hertransportiert hat, zu sich nach Haus. Seit ihre Enkelin geheiratet hat, nimmt sie, die Großmutter, mit in die Sommerfrische zu ihrer Schwiegermutter. Und diese Schwiegermutter ist ungefähr so alt, wie ihre Tochter jetzt wäre, die bis in alle Ewigkeit bei ihrem Arbeitseinsatz geblieben ist. Und wenn sie, die Großmutter, ihre Enkelin fragt, was sie mitbringen soll, als Gastgeschenk, sagt die Enkelin jedes Mal, du gehörst doch zur Familie. Aber sie ist nicht sicher, ob sie zu dieser Familie gehört, in der sie seit 5 Sommern von der Schwiegermutter ihrer Enkelin zwar sehr freundlich aufgenommen, aber immer gesiezt wird. Diese Schwiegermutter empfiehlt ihr gelegentlich eine Salbe gegen Rheuma, erkundigt sich nach der Wohnung in Berlin, sagt, sie könne dies oder jenes Kleid bei ihrer Schneiderin für sie ändern lassen. Aber niemals sagt sie, du. Jetzt schon den 5. Sommer sagt die Schwiegermutter zu ihr, nehmen Sie sich doch noch ein paar Kartoffeln, möchten Sie noch etwas Gemüse oder eine Scheibe Fleisch? Und sie weiß dann nie, ob es hier wirklich höflicher ist, gleich Ja zu sagen oder sich sogar selbst aus Töpfen und Schüsseln zu bedienen, als sei sie hier zu Hause, oder ob sie nicht doch lieber, so wie sie es bei Fremden tun würde, 3-mal ablehnen soll, bevor sie einwilligt. Die Besucherin weiß nicht, dass es an ihr als der Älteren wäre, das Du anzubieten. Im Grunde fällt es ihr sogar leichter, fremd zu sein in der Fremde, weil das Fremdsein ihr so vertraut ist, von beiden Seiten des großen Tors her, das ihren Hof gegen die obere Straße hin abgrenzte. Solange ihre Familie den Hof besaß, wurde dieses große hölzerne Tor immer geschlossen gehalten, es sei denn, man wollte die Milch ausfahren oder das Heu einbringen. Als es aber Gründe gab, sich auf dem eigenen Hof als Magd zu verdingen, klopfte sie von außen an dasselbe Tor und suchte bei den Polen, die das Haus inzwischen in Besitz genommen hatten, um Arbeit an. Daheim zu sein war schon die eine Hälfte der Fremdheit, ohne dass sie es damals, als sie noch daheim war, schon gewusst hätte. Kapitel 1 sozusagen. Und das Fortgehen dann nur die andere Hälfte. Kapitel 2, die Fremdheit von außen gesehen. Beide Hälften gleich groß und einander entsprechend, aber alles insgesamt, also ein Tor zu schließen und entweder drinnen oder draußen zu sein, das insgesamt ist ihr vertraut. Deutschland hat den Krieg begonnen und verloren. Hätte es ihn begonnen und gewonnen, hätten andere verloren. Sie hat das Verlieren gelernt, Kapitel 1, das Haben, und Kapitel 2, das Verlieren. Sie hat so lange verloren, bis sie das Verlieren beherrschte. Es kann sein, dass, wenn man etwas gelernt hat, etwas anderes dafür aus dem Kopf verschwindet. Als ihre Enkelin sie einmal fragte, ob es ihr nicht leid tue, um das Haus, die Kühe, den ganzen Besitz, verstand sie die Frage überhaupt nicht mehr. Sie hat die Kinder gerettet. Mehr gab es darauf nicht zu sagen. Sie erinnert sich an den fremden Mann, der eines Tages, 1 oder 2 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, aber noch vor Beginn des Krieges, ans Hoftor geklopft hatte. Sie hatte geöffnet und gefragt, was er wolle. Und er hatte gesagt, er wolle seinen Bruder besuchen, den Musikanten, von dem er gehört habe, dass er in diesem Dorf wohne und inzwischen verheiratet sei. Das Deutsch, in dem er nach seinem Bruder fragte, war genauso altertümlich und ein wenig fremd gewesen wie das Deutsch ihres verstorbenen Mannes. Nein, hatte sie gesagt, hier gibt es keinen Musikanten. Haben Sie vielleicht etwas zu trinken für mich? Hatte er noch gefragt. Und sie hatte ihn vor dem Tor stehen lassen und ihm ein Glas Milch geholt, hatte gewartet, bis er es ausgetrunken hatte, ihm das Glas dann wieder abgenommen, ihm einen guten Tag gewünscht und das Hoftor wieder geschlossen.